Tulu. Eine Planetenkonstellation wie die gegenwärtige, bei der Venus, Erde und Mars in Opposition zur Sonne in gerader Linie hintereinander zu stehen kommen, hat ungewöhnliche Gravitationsphänomene zur Folge. Zum letzten Mal ereignete sie sich vor über 3000 Jahren, als auf Kreta die minoische Kultur unterging. Tja, diese Notiz ist fast ein Jahr alt. Ich fand sie unter den Papieren meines Großonkels, der heuer im Februar 1926 92 geworden wäre und dessen Nachlass ich als sein Testamentsvollstrecker zu sichten hatte. Natürlich saß ich, wie es sich für einen jungen Menschen gehörte, auf der Bank der Spötter und amüsierte mich königlich über den Glauben des alten Herrn an kosmische Zusammenhänge. Hätten sich da nicht im vorigen Jahr ähnliche Katastrophen ereignen müssen, wie damals auf Kreta? Auf was für abwegige Gedanken doch alte Gelehrte kommen. Ich warf die Notiz zurück in die Schachtel voller Zettel und Zeitungsausschnitte, aus der ich ihn mir geangelt hatte, und widmete mich dem Hauptdokument, einem dickleibigen Manuskript mit dem Titel Cthulhu. Komisches Wort. Schier unaussprechlich. Das Konvolut war in zwei Abschnitte unterteilt. Der Schrecken von Louisiana und Wilcox' Traum. Noch mehr Abstruses? Der Name Wilcox ließ es vermuten. Was war dieser genialisch zerfahrene Bildhauer, den die Upper Class von Providence sich als Partynarren hielt? Am 1. März besuchte mich ein hagerer, dunkler Jüngling von überspanntem Gehabe. Natürlich, knapp und treffend, Wilcox. Und was brachte er meinem Großonkel? Ein Bas-Relief im Format eines kleinen Oktavbandes mit einem Relief von krankhafter Scheußlichkeit. Die wirren Krakel darunter sollten wohl eine Schrift vorstellen. Ich konnte sie keinem Kulturkreis zuordnen. Und Großonkel war eine Koryphäe auf dem Gebiet. Wilcox wollte meine Meinung als Archäologe einholen. Dabei war das ersichtlich neuesten Datums. Darauf soll Wilcox gesagt haben, das Relief ist tatsächlich nur wenige Stunden alt. Ich fertigte es nach einem Traum, den ich letzte Nacht hatte. Von einer nie gesehenen Stadt. Aus zyklopischen Blöcken aufgetürmt, bedeckt mit Hieroglyphen, von Algen überwuchert. Aus ihrem Innern drang eine Stimme. Eine wahnsinnige Stimme, deren Laute sich hier nicht wiedergeben lassen. Etwa so Cthulhu-Tagen oder Cthulhu-Rille. Ich erwachte von jenem Erdstoß, der in dieser Nacht Providence erschütterte, und überraschte mich selbst, wie ich da saß und zähneklappernd das Relief modellierte, das sie in Händen halten. Es zeigt die rätselhaften Hieroglyphen, es zeigt die zyklopische Stadt und es zeigt das Wesen, das zu mir gesprochen hat. Damit habe er die Hände vors Gesicht geschlagen und gewimmert. Von da an sei er täglich gekommen, denn die erwachte Wissbegier meines Großonkels wollte gestillt sein. Aber gegen Ende März wurde er krank. Er lag in einem Dämmerzustand, geschüttelt von Fieberdelirien, in denen er von einem meilenhohen Ding fantasierte, das umherpolterte, an den Wänden tappte und schrie. Mein Großonkel glaubte fest, dass er damit jenes scheusälige Ungeheuer auf dem Bas-Relief meinte. Er fürchtete das Schlimmste für ihn. Aber am 2. April nachmittags schwand plötzlich jede Spur von Wilcox' Krankheit. Er saß aufrecht im Bett und wusste von nichts mehr. Nun, zumindest war ich auf das scheusälige Ungeheuer neugierig geworden. Ich hoffte, aus dem anderen Abschnitt des Manuskripts mehr darüber zu erfahren. Der Schrecken von Louisiana, das versprach ja schon einiges. Und mit Recht. Mein Großonkel hatte im Jahre 1908 an einem Kongress der Archäologischen Gesellschaft von St. Louis teilgenommen. Wortführer der Versammlung war kein Gelehrter, sondern seltsamerweise ein Polizeiinspektor namens Raymond Legras, einer der im Dixieland häufigen Halbfranzosen. Man muss nicht glauben, Monsieur le Inspecteur habe nur das leiseste Interesse an Archäologie gezeigt. Es ging ihm vielmehr... Um diesen Gegenstand hier, meine Damen und Herren, den ich vor Monaten bei einem Streifzug durch die Sumpfwildnis der Umgebung von New Orleans sichergestellt habe. Ich lasse ihn herumgehen. Über diesen Fetisch, dieses Idol oder wie Sie das Ding nennen wollen, würde ich gern Näheres erfahren, um den polizeilichen Nachforschungen eine Zielrichtung zu geben. Wir vermuten einen dunklen Kult, den Voodoo-Riten ähnlich, nur nach dem Gegenstand zu schließen, ungleich grausamer. In diesem Gebilde scheint Naturtrieb mit monströser Bösartigkeit gemischt. Rätselhaft blieben bis jetzt die Schriftzeichen rund um den Sockel, auf dem es hockt, ebenso wie das Material, aus dem es gefertigt wurde. Fürchtete ich nicht, mich in diesem illustren Kreis lächerlich zu machen, so würde ich den spontanen Ausruf einer meiner Kollegen auf der Präfektur wiederholen. Nun denn, besagter Kollege warf einen einzigen Blick auf diese Scheußlichkeit und brach in die Worte aus: Das stammt nicht von dieser Erde. Nun, ich sehe wohl, Mesdames et Messieurs, ich habe mich zum Gespött gemacht. Das haben Sie keineswegs, Monsieur. Gestatten Sie, mein Name ist William Webb. Ich bin Professor für Anthropologie an der Universität Princeton. Oh, es eilt Ihnen ein nicht geringer Ruf voraus, Professor. Man hat einigen meiner verstreuten Aufsätze eine vielleicht nicht ganz unverdiente Aufmerksamkeit entgegengebracht, Monsieur. Wenn ich hier das Wort ergreife, so deshalb, weil ich das Thema durch einiges Seitenlicht plastizieren zu können glaube. Es würde meine Ausführungen aufwerten, Professor. Wie männiglich bekannt, unternahm ich vor 48 Jahren eine Expedition nach Grönland. Mein Spezialgebiet ist die Runenforschung. Hoch oben an der Westküste Grönlands nun stieß ich auf einen Stamm degenerierter Eskimos. Degenerierter Eskimos? Ja, so etwas gibt es. Sie frönten einer sehr blutrünstigen Form von Teufelsanbetung. Die übrigen Grönländer behaupteten schaudernd, er sei vor Äonen von den Sternen gekommen, noch ehe die Welt geschaffen wurde. Es gab da Rituale, gerichtet an den höchsten und ältesten Teufel, den sogenannten Tornasuk. Man tanzte dabei um einen Fetisch, wenn das Nordlicht über den Eisklippen aufglühte. Und dieser Fetisch, Professor? Dieser Fetisch entsprach in allen wesentlichen Zügen dem bestialischen Ding, das Sie uns vorlegen, Monsieur. Elektrisierend, Professor. Auch dieser Fetisch hier, oder wie immer man das Ding klassifizieren mag, bildete den Mittelpunkt eines schändlichen Zaubertanzes. Allerdings in den Sumpfwäldern Louisianas, weltweit entfernt von Grönland. 7000 Kilometer etwa, Monsieur. Legras bestürmte den Professor mit Fragen. Er hatte das Ritual des Sumpfkults aufzeichnen lassen und bat den Gelehrten, sich an die Gesänge der Eskimo-Schamanen zu erinnern. Professor Webb kam seiner Bitte nach und das Ergebnis war bestürzend. In beiden Fällen der gleiche Text. Mein Großonkel hat ihn in Lautschrift notiert. Pfnglui, Mgv, Naf, Ktulhu, Rle, Wangal, Fttagen. Aber fragen Sie mich nicht, was das bedeutet, Monsieur. Das brauche ich nicht, Professor. Die Bastardpriester aus den Sümpfen haben es mir übersetzt. Der Text heißt: In seinem Hause zu Relier wartet träumend der große Cthulhu. Nun wurde natürlich Legras bedrängt, sein Sumpfabenteuer zum Besten zu geben, und er kam dieser Bitte sehr gern nach. Am 1. November 1907 richteten die Bewohner der Lagunen vor New Orleans ein dringendes Schreiben an die Polizei, gewisse Umtriebe betreffend, die über Nacht ausgebrochen waren. Mehrere Frauen und Kinder waren verschwunden, seit das Tom-Tom durch die verfluchten schwarzen Wälder dröhnte, begleitet von wahnwitzigen Rufen und hirnzermarterndem Gekreisch. Eine Sektion von 20 Mann mit mir an der Spitze kämpfte sich schweigend durch die endlosen, schrecklichen Zypressenwälder. Immer näher dröhnten die Tom-Toms, heulten die Schreie. Hier und da klomm rötlicher Schimmer durch das mondbleiche Unterholz. Das Gebiet, in das wir eindrangen, hatte vor uns noch kein Weißer betreten. Die Fama raunt von einem See, in dem ein Monster mit glühenden Augen lebe. Es sei älter als die Welt und das Sehen bedeute den Tod. Die Orgie, nach der wir fahndeten, fand tatsächlich am Rande dieser Tabuzone statt. Nur Poeten oder Wahnsinnige können die Geräusche beschreiben, die wir vernahmen, als wir durch den schmatzenden Morast auf das rote Leuchten vorpirschten. Manche Laute erscheinen menschlichen, manche tierischen Ursprungs. Nichts kann grauenhafter sein, als wenn diese Ursprünge ihre Merkmale tauschen. Hier überboten sich animalische Raserei und menschliche Exaltation. Dämonisches Heulen und ekstatisches Geschrill hallten durch die Wälder, als sei die Hölle losgelassen. Und immer wieder gröhlte ein Chor den schrecklichen Satz vom großen Cthulhu, der wartend träumt oder träumend wartet. Da lichtete sich der Busch und vier meiner Männer brachen bewusstlos zusammen. Zwei wurden von Schreikrämpfen geschüttelt, alle übrigen standen wie gelähmt. Auf der Waldblöße hopste und wand sich eine Horde von so unbeschreiblicher Abnormität, wie kein Bosch sie malen könnte. Völlig nackt kreischten, wieherten und zuckten sie um ein riesiges Feuer, aus dessen Mitte ein gigantischer Monolith aufragte. Auf dessen Spitze thronte, grotesk in seiner Winzigkeit, eine unheildrohende Statuette. Und rund um den prasselnden Brand baumelten an Gerüsten, kopfunter, mit grausig verzerrten Gesichtern, die verschwundenen Siedler. Unsere Erstarrung dauerte nur kurze Zeit. Dann stürzten wir uns auf die widerliche Meute und ihre Bastardpriester. Minutenlang herrschte ein Chaos. Verlangen Sie nicht, dass ich es beschreibe. Am Ende lagen 7 der Teufelsdiener tot am Boden und 50 Gefangene wurden zusammengetrieben. Durch die Bank entmenschte Primitivlinge, meist von den Antillen. Im Hauptquartier verhörten wir sie. Dabei zeigte sich, dass es bei ihrem Kult um Älteres ging als um schwarzafrikanischen Fetischismus. Diese Kreaturen verehrten, wie sie sagten, die großen Alten, die Äonen vor der Existenz der Menschen gelebt hätten, als die Erde noch jung war. Diese Alten hätten sich in das Erdinnere und die Ozeane zurückgezogen. Ihr Kult aber lebe noch und werde ewig leben, über die ganze Erde verstreut, bis der große Cthulhu aus seinem dunklen Haus in der mächtigen Stadt Rillier vom Meeresgrund auftauche und sich die Welt wieder untertan mache. Eines Tages werde seine Stimme wie der Ton von tausenden Posaunen über die Erde gellen. Eines Tages, wenn die Gestirne günstig stünden. Dann werde er seine Getreuen bereit finden. Als Professor Webb weiter in ihn drang, gab Le Gras noch das Verhör des alten Cargo zum Besten. Cargo war ein Mestize und behauptete, er habe in der Mandschurei mit den todlosen Führern des Kults gesprochen. Inspektor, ich sag Ihnen, es waren Zeiten, da haben andere Wesen diese Welt beherrscht. Und sie haben in riesigen Städten gewohnt. Davon können Sie heute noch die Trümmer sehen. Im stillen Ozean, auf Felsen, mitten im Wasser. Sind alle gestorben, Inspektor. Ganz lange bevor der Mensch kam. Aber sie können wiederbelebt werden, die Alten. Und dazu müssen die Gestirne richtig stehen. Richtig in einer Reihe. Sie sind nämlich selber von den Gestirnen gekommen und haben ihre Abbilder mitgebracht. So hat mir es der Todlose von Hulun erzählt. Manche nennen es auch Shaila. Das liegt in der Nähe von Kulunor, Riesensee. Kennen Sie den? Wie gesagt, der Todlose hat mir das richtig auseinanderkalmäusert mit den Alten. Nein, das sind keine Geister. Die haben schon Gestalt. Das zeigt ja die Figur aus dem Sumpf. Aber so richtig aus Fleisch und Blut sind sie auch nicht. Der Todlose, der könnte Ihnen das besser erklären als ich. Wenn die Gestirne richtig stehen, dann tauchen sie durch das All von Welt zu Welt. Aber wenn die Gestirne nicht richtig stehen, können sie nicht leben. Bloß richtig tot sind sie eben auch nicht. Ach, der Todlose, der konnte mir das prima auseinanderkalmäusern. Ganz genau hatte ich verstanden, aber jetzt, wo sie mich fragen, merke ich, ich hab's doch nicht so richtig auf der Reihe. Na, jedenfalls die Alten liegen in ihrer Riesenstadt Lee im Stockfinstern. Und da beschützt sie der Zauber vom großen Cthulhu bis zu ihrer glorreichen Auferstehung, wenn die Gestirne wieder richtig stehen. Verstehen Sie, das ist wichtig, das mit den Gestirnen. Genau hat er mir das erklärt, der Todlose von Hulone. Chinesen sind kluge Leute. Die Planeten, wissen Sie, die stehen dann in einer Reihe. Nicht alle, aber die uns am nächsten sind, der Mars und die Venus. Die stehen mit unserer Erde in einer Reihe, stehen sie dann, von der Sonne aus. Ich glaube, das heißt Konjugation. Nein. Konjunktion heißt das, ja. Und dadurch vereinigen sich die Gravitäten. Quatsch. Moment. Gravitationen heißt das, ja. Gravitation, ja. Können Sie folgen? Gut. Und durch die Vereinigung von den Gravitationen passieren Dinge, die können gar nicht passieren. Aber sie passieren eben doch. Bloß, das ist noch seltener als selten, zum letzten Mal, wie die Ollen Kreta untergingen, mitsamt ihren Tempel und dem ganzen Scheiß. Gibt's das, Kreta? Na sehen Sie, sag ich doch. Gravitation. Da rülpst die Erde, hat der Todlose von Hulun gesagt. Hübsch, nicht? Ja. Naja, die Chinesen. Weit vom Schuss und doch nah dran. Also, wie gesagt, der Zauber vom großen Cthulhu, der beschützt sie, die Alten. Aber er verhindert auch, dass sie sich bewegen. Sie können nichts tun, als da liegen im Dunkeln, hinter ihren verzierten Türen und nachdenken. Und draußen, da wird die Erde älter und älter. Dabei wissen sie alles, was im All so los ist, weil sie sich untereinander verständigen. Durch eine Art Telepathie, wenn ich den Chinesen Todlosen richtig verstanden habe. Und die Menschen, die treiben einen Kult mit ihnen, mit den kleinen Figuren, die ihnen die Alten gegeben haben. Dieser Kult wird nie sterben, bis die Gestirne wieder richtig in einer Reihe stehen. Dann werden die geheimen Priester den großen Cthulhu aus seinem Steingrab holen und all die anderen unteren Cthulhus auch. Und dann geht's wieder los mit der alten Herrschaft, jenseits von Gut und Böse. Und die Erde wird in Vernichtung, Ekstase und Freiheit flammen. Ja, das habe ich mir genau gemerkt, weil er es so schön gesagt hat, der Todlose. Ein Glück, dass der Mann unsere Sprache so gut beherrscht. Natürlich muss zuerst die Stadt Relais wieder hochgerülpst werden, so klar. Und dazu eben müssen die Gestirne richtig stehen. Von wegen der ja, Sie wissen schon. Das alles steht in keinem Buch geschrieben. Bloß in einem einzigen. Einem ganz alten. Von einem wahnsinnigen Araber. Ich glaube, er heißt Abdul al-Hasret. Und das Buch hat den Titel... Moment, nicht vorsagen. Necronomicon. Jawohl, Necronomicon, ja. Da drin ist alles so doppeldeutig ausgedrückt. Man kann es lesen, wie man will, besonders ein Vers. Den hat der Todlose mir eingebläut. Wo alles stirbt, stirbt endlich auch der Tod. Doch Tod ist nicht, was zeitlich liegt im Ot. Mit diesem rätselhaften Vers schloss der zweite Teil des Manuskripts. Was zeitlich liegt im Ot. Ich kannte den Begriff Ot aus den sogenannten odischen Briefen des deutschen Naturphilosophen Reichenbach. Aber der Mann war ja noch keine 60 Jahre tot. Wie kam dann dieses von ihm geprägte Wort in ein Buch, das vor vielen Jahrhunderten geschrieben wurde? Ich muss mir demnächst in der Universitätsbibliothek in Providence das Necronomicon ausborgen oder es wenigstens einsehen, denn verliehen wird es ja nie, unter niemanden. Reichenbach verstand unter Oth eine Art Magnetismus, der das Leben steuert. Damit konnte es nichts zu tun haben. Oder? Weitere Assoziationen? Griechisch Odos, die Schwelle, lateinisch Odium, Gestank. Als mir der nordische Odin einfiel, der Wut bedeutet, schüttelte ich mich andauernd und legte das Manuskript zum Übrigen. Dabei fiel mein Blick auf eine Schachtel, die ich bisher nicht beachtet hatte, denn sie war so bescheiden in den Abmessungen, die kaum ein klein Oktavband... Klein Oktavband? Was hatte doch die Größe eines kleinen Oktavbandes? Es war im ersten Teil des Manuskripts erwähnt worden. Hastig öffnete ich die Schachtel und da lag es vor mir. Wilcox Bas-Relief. Abermals überlief mich ein Schauder. Denn das abgebildete Monster war wirklich über alles Beschreiben scheußlich. Ein qualliger, rundum mit Rüsselarmen besetzter Kopf saß auf einem grotesken, schuppigen Körper mit verkümmerten Flügeln. Und die Hände, wenn dieses Wort für seine oberen Extremitäten verwendet werden darf, waren bewehrt mit spannenlangen Krallen. Den Hintergrund bildete die Andeutung einer zyklopisch aufgetürmten Stadt, deren Mauern mit boshaft aussehenden Schriftzeichen, Hieroglyphen, bedeckt waren. Von diesem Vieh hatte Wilcock also geträumt? In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai? Nun konnte ich die Erregung meines Großonkels verstehen, denn dies war das exakte Abbild des Sumpffetischs und des grönländischen Teufels. In einer Art von gedanklichem Kurzschluss packte ich den Karton mit den Zeitungsausschnitten, kippte den Inhalt auf die Tischplatte und begann mit dem Sichten. Die Artikel befassten sich ausnahmslos mit Fällen von extremem Wahnsinn, mit Manien und Massenpsychosen im Frühjahr 1925, jener Zeit also, in der Wilcox sein furchtbares Traumgesicht in Ton modellierte. Mein Großonkel muss ein Ausschnittbüro bemüht haben. Ein einzelner Mensch kann unmöglich so viel Material zusammentragen. Da fanden sich Berichte von Selbstmordserien in allen Ländern, von Zunahme von Voodoo-Orgien auf Haiti, philippinischen Eingeborenen-Revolten, Terroranschlägen der New Yorker Puerto Ricaner-Gangs, von religiösem Massenwahnsinn in Indien, rätselhaften Feuerphänomenen auf Tasmanien, tektonischen Beben unter dem Viktoriasee mit katastrophalen Schäden durch turmhohe Wasserwalzen, panikartige Massenfluchten riesiger Großtierherden aus den Urwäldern Kenias, während das Land unter nie gekannten seismischen Phänomenen schütterte und stöhnte, Eingeborene sprachen von Erdschreien. Und alles binnen weniger Wochen. Um die Monatswende April-Mai. Mein Großonkel war anscheinend der einzige Mensch der Welt, der die Parallelen sah und Schlüsse zog. Daneben fand sich ein Bündel handschriftlicher Referate. Antworten auf Anfragen meines Großonkels im Freundes- und Bekanntenkreis. Sie stammten zumeist von Malern und Poeten. Und ich bin sicher, dass Panik ausgebrochen wäre, hätten sie ihre Aussagen untereinander verglichen. Natürlich, und Gottlob, kam niemand auf diese Idee. Mir scheint, die größte Gnade, die uns verliehen wurde, ist unser Nichtvermögen, räumlich oder zeitlich auseinanderliegende Geschehnisse zu koordinieren. Wir leben mitten im schwarzen Meer der Unendlichkeit auf der friedlichen Insel des Unwissens. Die Wissenschaften zielen jede in eine eigene Richtung, glücklich ob der Scheuklappen, die sie sich selbst verpassten, und stolz auf ihre Fachblindheit. Uneingestanden liegt dahinter das dumpfe Wissen, dass die Menschheit andernfalls dem Wahnsinn verfiele. Die wenigen, die was davon erkannt, wir alle kennen den Vers, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. Und dabei wird wenigstens noch der Schein des Rechts gewahrt. Die Dunkelziffer tückischer Meuchelei dürfte um ein Vielfaches größer sein. War nicht mein Großonkel auf mysteriöse Art zu Tode gekommen? Ein Seemann hatte ihn in einer Hafengasse angerempelt. Wenig später brach er zusammen und starb. Herzattacke. Niemand sah einen Grund, die offizielle Diagnose anzuzweifeln. Durch Zusammensehen der Aussagen kam ich einer, ich will es einmal so nennen, bestürzenden Multiplizität auf die Spur. All jene Maler und Poeten hatten in jener fraglichen Nacht, da Wilcock sein Monsterrelief modellierte, höchst bizarre Dinge geträumt, und sie berichteten übereinstimmend von wirren Lauten aus der Tiefe, genau wie Wilcock, der als einziger seine Schreckensvision künstlerisch gestaltete. Ein bekannter Architekt mit Neigung zum Okkulten wurde am selben Tag wie Wilcock von Wahnsinn befallen und starb einige Monate später unter endlosem Geschrei, man möge ihn doch aus dem Maul der Hölle retten. Von den sich eröffnenden Zusammenhängen begreiflicherweise elektrisiert, setzte ich mich mit Spürhundschleue auf die Fährte jener sinistren alten Religion, die sich allenthalben als noch sehr lebendig manifestierte. Mein Weg führte zwangsläufig in die Universitätsbibliothek von Providence. Der Vers des Mestizen ging mir nicht aus dem Sinn. Ich wollte ihn im Necronomicon nachschlagen. Nachdem ich die Instanzenwege glücklich überwunden hatte, lag das schreckliche Buch vor mir. Und ich durfte als erstes die Enttäuschung verkraften, dass es sich nicht um das Original des wahnsinnigen Arabers Abdul al-Hazret handelte, sondern um eine Übersetzung ins Englische. Immerhin stammte diese Übersetzung von keinem geringeren als John Dee, jenem Nekromanten, der dem Kaiser Rudolf in Prag Alchemistendienste geleistet und in Leuven vor Karl dem V. Vorlesungen über die Randgebiete menschlicher Erkenntnis gehalten hatte. Ich erinnerte mich eines Ausspruchs von ihm. Was ist tot? Was ist vergangen? Alles Gewaltige lebt. Und war Cthulhu nicht gewaltig? Ging das Oth also auf den Schotten Dee zurück? War es die freie Übertragung eines vergessenen Begriffs? Dann hätte der deutsche Naturphilosoph Reichenbach dieses Wort von ihm übernommen, ohne Quellenangabe. Nun, mit dem Urheberrecht nahm man es in vergangenen Jahrhunderten wohl nicht so genau. Ich blätterte im Necronomicon und schon fand ich den Vers. Wo alles stirbt, stirbt endlich auch der Tod. Doch Tod ist nicht, was zeitlich liegt im Oth. Das Oth war mit einem Stern versehen. Meine Ahnung. Der Stern verwies auf eine Fußnote. Und was las ich da? Oth, das Zeichen des hohen Lebendigen. Geheimsymbol des schwarzen Demiurgen oder Weltbaumeisters, des Mittlers zwischen drüben und hier, der da wartet auf die Gunst der Gestirne. Ich schlug den Folianten zu und empfand heilsame Scham ob meiner rationalen Dünkelhaftigkeit. Wie hatte ich mich mokiert über den alten Gelehrten mit seinen abwegigen Gedanken? Fügte sich nicht alles ins Bild? Waren die Folgen der planetarischen Gravitationssummation eingetroffen oder nicht? Allerdings waren sie das. In Überfülle. Nur Cthulhu, der hohe Lebendige, der in seinem Haus träumend wartete, warum war er nicht auferstanden? Warum hatte er nicht die Weltherrschaft des Schreckens angetreten, nach der er seit Äonen schrie, Cthulhu ftkang, Cthulhu ftagn? Warum flammte die Erde nicht in Vernichtung, Ekstase und Freiheit? Solange ich das nicht wusste, war ich nicht klüger als an jenem Tag, da ich das erste Blatt aus dem Nachlass meines Großonkels zur Hand genommen. Ich half gerade einem Freund von mir, dem Kurator des Städtischen Museums, bei der Registrierung der Exponate, die in den Regalen des Magazins vor sich hin moderten, als mein Blick auf ein Bild in einer alten Zeitung fiel, die man unter die Steine gebreitet hatte. Es handelte sich um das Sydney-Bulletin vom 18. April 1925. Das Foto zeigte eine grauenvolle Skulptur, nahezu identisch mit jener, die Inspektor Legras in den Louisiana-Sümpfen gefunden hatte. Ein Zufall, wie gesagt. Und ich wünschte innigst, die Folgen dieses Zufalls vergessen zu können. Der dazugehörige Bericht lautete: Geheimnisvolles Wrack im Meer. Auf seinem Rückweg von Valparaiso erreichte der Frachter Vigilant heute Morgen Darling Harbor und führte Schlepp die seeuntüchtig gewordene, aber schwer bestückte Dampfjacht Alert mit sich, die zuletzt am 12. April in 34 Grad 21 Minuten südlicher Breite und 152 Grad 17 Minuten westlicher Länge gesichtet wurde. An Bord befanden sich ein Lebender und ein Toter. Die Vigilant wurde am 2. April durch schwere Stürme von ihrem Kurs abgetrieben und am 12. April als Wrack gesichtet. An Bord einen Halbwahnsinnigen und eine Leiche. Der Überlebende hielt ein steinernes Idol unbekannten Ursprungs umklammert, siehe Foto, und erzählte eine merkwürdige Geschichte von Piraterie und Gemetzel. Er nennt sich Gustav Johansen, ist Norweger und fuhr als zweiter Mat auf dem Schoner Emma, der mit 11 Mann Besatzung am 20. Februar von Auckland nach Callao in See stach. Dies ist seine Aussage. Die Emma traf am 22. März auf die Alert, die mit einer ziemlich üblen Crew bemannt war. Wir wurden aufgefordert, umzukehren. Unser Captain weigerte sich, worauf die Alert aus allen Rohren zu feuern begann. Dennoch gelang es uns, die Yacht zu entern, und wir sahen uns gezwungen, alle Mann zu töten. Captain Collins und zwei unserer Leute fielen. Die restlichen segelten unter meinem Befehl mit der gekaperten Yacht weiter. Andern Tags legten wir an einer Insel an. Anmerkung der Redaktion, in diesem Teil des Ozeans ist keine Insel bekannt, wobei 6 unserer Leute umkamen. Ich selbst stürzte in eine Felsspalte. Später kehrte ich mit noch einem Matrosen zurück zur Yacht. Wir versuchten zu manövrieren, wurden aber durch den Sturm am 2. April verschlagen. Am 12. April rettete uns die Vigilant. Was sich in den dazwischenliegenden Tagen ereignete, weiß ich nicht mehr. Noch am selben Abend fuhr ich nach San Francisco. Nach knapp einem Monat war ich in Auckland. Dort erfuhr ich, dass der Mat Gustav Johansen samt seiner Frau nach Oslo gereist sei. In Sydney besichtigte ich die Alert, aber das brachte nichts. So entschloss ich mich, Johansen in Oslo aufzusuchen. An einem trüben Herbsttag klopfte ich an die Tür seines schmucken Hauses nahe den Göteborg-Docks. Eine traurig blickende Frau öffnete mir, und ich erfuhr, dass Gustav Johansen tot sei. Die Geschehnisse des Jahres 1925, sagte sie, hätten ihn zugrunde gerichtet. Er habe ihr nicht mehr erzählt als allen anderen, aber er habe ein auf Englisch geschriebenes Manuskript hinterlassen, das sie nicht lesen könne. Die Ärzte hätten als Todesursache Herzinsuffizienz festgestellt. Wie bei meinem Großonkel. Ich erreichte, dass die Witwe mir das Manuskript zu treuen Händen übergab und las es gleich während der Rückfahrt. Es war eine simple, zusammenhanglose Geschichte, der naive Versuch eines nachträglichen Tagebuchs. Ich will das Wesentliche daraus zusammenfassen, um zu zeigen, warum das Klatschen des Wassers gegen die Schiffsplanken für mich so unerträglich wurde, dass ich mir die Ohren verstopfte. Ja, Gustav Johansen hatte Relier gesehen. Und das Ding. Die Emma hatte Auckland am 20. Februar verlassen und bestand 2 Tage später das Gefecht mit der Alert. Ohne Kapitän und dezimiert segelte die Crew unter Gustav Johansens Führung weiter, den leckgeschossenen Schoner sich selbst und der See überlassend, bis sie auf eine nirgends auf den Karten verzeichnete Insel stießen. Was Johansen aber sah, war das unnennbare Grauen, welches der Schoß der Erde nur einmal birgt. Es war die gespenstische Totenstadt Relier, Äonen vor der geschichtlichen Zeit, errichtet von grauenhaften titanischen Wesen, die einst von dunklen Sternen niederstiegen auf unsere Welt. Von diesen grünschleimigen Gewölben sandten sie die Gedanken aus, die Furcht und Grauen senkten in die Träume der Empfindsamen, sie gebieterisch aufrufen zu ihrer Befreiung und zur Restitution des alten Reiches. All dies ahnte Johansen nicht, aber weiß Gott, er sah genug. Ich vermute, dass nur die furchtbare monolithgekrönte Zitadelle das schreckliche Mausoleum es war, was aus den Fluten ragte. Johansen hatte natürlich keine Ahnung, was Futurismus ist, aber er kam dem sehr nahe, als er die Stadt beschrieb. Am meisten faszinierte ihn die abnorme Geometrie der Architektur. Ihm fehlte das Wort uneuklidisch, sonst hätte er es angewendet, statt von ekelhaft falschen Winkeln und Sphären zu schreiben und von boshaften Flächen und Ecken, die auf den ersten Blick konkav schienen und auf den zweiten konvex. Alle Regeln von Materie und Perspektive standen hier Kopf. Alles wirkte unnatürlich, prismatisch verzerrt. Johansen erklomm eine Treppe, die nicht nach Menschenmaß gebaut war. Sogar die Sonne am Himmel schien verzerrt, als sie durch den Pesthauch flimmerte, der von den tangüberwucherten Steinblöcken aufstieg. Schließlich gelangte er an ein gewaltiges Portal. Die Öffnung, die sich auftat, gähnte tiefschwarz. Johansen nennt dieses Schwarz stofflich. Meinte also, die Finsternis habe die Qualität von Materie besessen, denn sie quoll aus ihrem äonenalten Kerker wie etwas Festes, das auf den Himmel zukroch und die Sonne verdunkelte. Der Gestank, der aus der enthafteten Tiefe drang, war pestilenzialisch. Plötzlich tappte es ans Licht. Eine galertartige Masse voll widerlichen Lebens quetschte sich quellend durch das Portal heraus in die durchgiftete Luft dieser wahnsinnigen Stadt. Unmöglich, das Ding zu beschreiben. Es gab keine Sprache für solche Ausgeburt an Wahnsinn, für diese Verneinung von Materie, von kosmischer Gültigkeit und gottgewollter Ordnung. Der Berg bewegte sich wie eine Molluske, torkelte schlingernd einher. War es da zu verwundern, dass auf der anderen Seite der Erde ein Architekt verrückt wurde und ein Bildhauer in Fieber raste? Der Götze aller Götzen, der Auswurf des Universums, war zum Leben erwacht, sein Recht zu fordern. Die Sterne standen wieder in der richtigen Position. Und was ein jahrtausendealter Kult vergeblich beschworen hatte, das vollbrachten ein paar nichtsahnende Seeleute. Nach Millionen von Jahren erblickte der große Cthulhu zum ersten Mal wieder das Licht und er raste vor Lust. Ehe jemand sein Entsetzen weit genug überwunden hatte, um reagieren zu können, zermalmten seine rüsselartigen Fänge drei der Matrosen auf der Alert. Die übrigen, besinnungslos kreischend, sprangen köpflings ins Wasser, das Schleimgebirge ihnen nach. Die Flut wallte so hoch auf, dass das Schiff um ein Haar an den zyklopischen Quadern zerschellt wäre. Johansen hatte sich in einen Mauerwinkel geduckt, den es nach allen Regeln der Raumlehre gar nicht geben durfte, denn er war spitz und dennoch stumpf. Als das Monstrum die Flüchtenden im Meer verfolgte, nahm er die Chance wahr und enterte das Fahrzeug, das zum Glück nicht ernsthaft beschädigt worden war. Er riss das Steuer herum und jagte den Bug der Alert geradewegs in die Schleimmasse, die ihn verfolgte, höher als das Heck einer Galeone den gischtenden Schaum überragend. Der scheußliche Kopf berührte mit den schnappenden Fängen fast schon den Bugspriet. Da folgte ein Bersten wie von einer platzenden Blase. Ekelerregender Schlamm breitete sich auf dem Wasser aus. Dazu ein mephitisch-miasmatischer Gestank wie aus Millionen Gräbern und ein Wutschrei, den zu beschreiben, sich die Feder weigert. Johansen, der versuchte, Brasse, Geithau und Bullin zu handhaben und gleichzeitig das Ruder zu bedienen, manövrierte mit dem Mut der Verzweiflung, ohne zurückzuschauen, nach der Kosmosbrut, die hinter ihm mit gurgelnden Lauten im Ozean versank. Das war's. Danach brütete Johansen nur noch über dem Fetisch in seiner Kabine. Dann kam der Sturm vom 2. April und hier wird es schwarz. In seinem gepeinigten Gehirn. Er weiß nur von gespenstischem Wirbeln durch die Katarakte der Unendlichkeit, begleitet vom brüllenden Gelächter der losgelassenen alten Götter. Tja, nun liegt sein Tagebuch wohlverschlossen neben dem Bareljew und den Papieren meines Großonkels im Safe. Sobald meine eigene Niederschrift beendet ist, werde ich sie beifügen. Ich habe erfahren, was das Universum an Grauenvollen aufzubieten imstande ist. Und fortan werden für mich selbst der Sommerhimmel und die Frühlingsblumen vergiftet sein. Aber ich werde nicht mehr lange leben. Ich weiß zu viel. Der Kult ist noch lebendig und Cthulhu existiert noch. Ich bin sicher, in dem steinernen Kerker, der ihn schützt seit der Zeit, da die Sonne noch jung war. Seine Stadt ist wieder versunken, aber seine Diener auf Erden heulen, tanzen und morden nach wie vor in abgelegenen Wäldern, wo nachts die Feuer um Götzen gekrönte Monolithe lodern. Wer weiß. Was aufstieg, kann wieder untergehen. Was versank, kann wieder erscheinen. Grauenvolles wartet und träumt in der Tiefe. Ich hoffe nur eines, dass kein Auge jemals mein Manuskript erblickt. Meine Testamentsvollstrecker sind angewiesen, den Inhalt meines Safes nach meinem Tode unbesehen zu vernichten. Cthulhu als Bearbeitung von Hermann Motschach nach einer Story von Howard Phillips Lovecraft. Die Rollen und ihre Sprecher waren Angel, der Erzähler, Klaus Barner, Inspektor Legrasse, Jochen Nix, Professor Webb, Helmut Wöstmann, der alte Wilcock, Wolfgang Reinsch, Onkel und Berichter, Arnold Richter. Ton und Technik Uwe Leingang und Irene Stier. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.